Schnipp, schnipp, so wird deine Karriere enden. Ich bin Skinhead Black mit den scheren Händen. KIZ, meine Gang ist durchs Jenseits getourt. Ich spitz dir ins Gesicht wie ein Schönheitschirurg. Und dir wächst ein Baum aus der Fontanelle. Deine Braut lacht über deine Bonsai-Welle. Ehrenbürger im Niemandsland, jeder übersieht dich. Guck auf meinen Schwanz, du denkst Elefantitis. Arbeitslos, aber ein Diktator zu Haus. Bei Stress fahr ich eine neue Zahnreihe aus. Öko-Rapper gehen zur Uni und sie fressen Obst. Geh ich aufs Klo, kacken, fliegen Gullideckel hoch. Vom Lagerarzt adoptiert, Tränendrüsen amputiert, damit ich schlafen kann, lass ich mein Gas härtern. Vor der nächsten Schlacht muss ich mich entspannen. Deine Crew trägt die Sänfte Richtung Sonnenuntergang. Hol deine Leute, ich hol mir ein Taxi. Hol deine Mutter, ich hol mir ein Runter. Doch ich liege im Bett mit deiner Frau ganz entspannt und wir spielen Quartett. Ja. Alles voller Schramm, wir haben getöpfert ohne Kleider. Sie hat gehört, ich stopfe Löcher wie ein Schneider. Am nächsten Tag ist dein Kornkreis auf ihrem Arsch. Mit dem Sack in der Hand durch den Schornstein in die Charts. Du hast Großes vor, ich steh vor dir nackt. Ich häng ab mit der UNO in mein Folterknast. Du hast Gold an den Fängen, ich hab Blut an meinen Kotflügeln. Du bist so frei, Omas bewerfen dich mit Brotkrümeln. Du gehst joggen, ich lauf Amok. Deine Frau ist weg, denn du bist Samenbankrott. Du bist nur eine homophobe Schwuppel. Ich überrasch dich zu Hause, der Boden voller Puppen. Der Papa sagt, er hätte lieber ein Mädchen gekriegt. Guten Tag, guten Tag, ich hab dein Leben gefickt. Hol deine Leute, ich hol mir.